Bundesrepublik. Das ist ein geiler Staat. Hier kann jeder Mann tun und lassen, was er mag. Das wird wie ein Magnet auf den Abschaum aus aller Herren Länder. Und alle kommen sie her, diese armen, verfolgten Rauschgefäßer. Die BRD ist ein Herrenhaus und in Bonn, das ist die Zentrale. Wann bricht der Volksaufstand aus? Deutsche hört ihr nicht die Signale. Das Zauberwort Asyl heißt hier so viel wie Sesam, öffne dich. Denn mit unserem Geld sind die in Bonn schwer großzügig. Und wenn die Gäste frech, dann nennt man das Mentalität. Der Böse ist dann mal wieder der dumme Deutsche, der das nicht versteht. Die BRD ist ein Irrenhaus und in Bonn, das ist die Zentrale. Wann bricht der Volksaufstand aus? Deutsche, hört ihr nicht die Signale? Deutsche, hör dir die Signale! Deutsche, hör dir die Signale!